Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Birdie Music. Just for this. But alright, I am ready. We'll be right back. on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Birdie Music. Thank you. der ganzen Welt. Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. dein Stil. Zeig's uns und der ganzen Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Birdie Music. We'll be right back.

Sputnik Black Beats.